Abschnitt 19 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2 von Fridtjof Nansen. Übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 26. Der grönländische Eskimo. C. Das bürgerliche Leben in Grönland. Eigentumsbegriffe, Gefälligkeit, Gastfreundschaft. Es ist keineswegs eine leichte Aufgabe, eine Schilderung von der westgrönländischen Bevölkerung und ihrer jetzigen sozialen Einrichtung zu machen, denn infolge des Einflusses der Europäer, wie ihres vielfach direkten Eingreifens während der letzten 150 Jahre, sind die alten bürgerlichen Verhältnisse teilweise in Verfall geraten. Ursprünglich herrschte dort ein sehr geregeltes bürgerliches Leben, mit bestimmten Sitten und Vorschriften für alles Dahingehörige. Und diese umging man selten oder niemals, denn die Bevölkerung bestand aus guten, friedlichen Menschen, die einander ungern Verdruss bereiteten. Dann kamen die Europäer ins Land. Ohne das Volk zu kennen, gingen sie selbstverständlich von der Annahme aus, dass es von Grund auf einer Reform bedürfe, und griffen so störend in seine bürgerliche Ordnung ein. Sie suchten ihm ein ganz neues Gepräge aufzuzwingen, gaben ihm eine neue Religion, untergruben die Achtung vor den alten Sitten, ohne ihnen stattdessen neue zu geben. Kurz, die Europäer machten es in Grönland genau so, wie sie es überall zu machen pflegen, wo sie im Namen der christlichen Religion auftreten, um, Zitat, die wilden, unmündigen Völker der Segnungen der ewigen Wahrheit teilhaftig zu machen. Zitat Ende. Anfänglich lauschten die Eskimos den fremden Menschen ganz verwundert. Sie waren sehr zufrieden mit sich selber und dem ganzen Dasein gewesen, hatten keine Ahnung davon, dass das Leben und die Menschen so elend seien, und verstanden nicht, wie eine Religion so grausam sein könne, dass sie die Menschen zum ewigen Höllenfeuer verdammen ließ. Zitat, die Erbsünde könnten sie wohl als etwas ganz Allgemeines bei den Kaftlunakern, in Klammern Europäern, anerkennen. Denn dass diese zum größten Teil schlecht waren, das sahen sie wohl. Da aber die Kalatlit, in Klammern Eskimo, gute Menschen waren, so mussten sie ohne Frage in den Himmel kommen. Zitat Ende. Und sie lachten die dummen Europäer aus, die nichts von ihrem Fang oder alledem verstanden, was das Wichtigste im Leben ist. Fußnote: Es kann uns nicht wundern, dass die Eskimos, besonders am Anfang, eine sehr schlechte Meinung von den Europäern erhielten, denn viele von den Leuten, die ausgesandt wurden, waren zum Teil Verbrecher, die durch ihr Benehmen den guten Grönländern ein Ärgernis gaben. Da war unter anderem der Fall mit den Männern und Frauen, die im Jahre 1728 mit Major Paas ausgesandt wurden. Die Heiden fragten oft, woher es käme, dass die Europäerinnen so frech wären und jeglichen weiblichen Anstandes ermangelten. Ob das Benehmen der Europäer nach jener Zeit stets danach angetan gewesen ist, ihnen eine bessere Ansicht beizubringen, ist wohl sehr zweifelhaft. Ende der Fußnote. Durch die Macht, welche eine höhere Kultur verleiht, siegten diese jedoch bald und haben im Laufe der Zeiten das westgrönländische bürgerliche Leben zu einer unsicheren Mischung von ursprünglich eskimoischen und europäischen Sitten gemacht. Viele wesentliche Züge von dem ursprünglich eskimoischen Leben haben sich jedoch erhalten, und mich hauptsächlich an diese haltend will ich es versuchen, eine Schilderung von der Einrichtung des bürgerlichen Lebens zu geben. Wie bei allen Jagdvölkern ist bei den Grönländern der Eigentumsbegriff sehr beschränkt. Wenn man aber glaubt, dass ein solcher Begriff gar nicht bei ihnen vorhanden ist, so irrt man. In Bezug auf die meisten Sachen herrscht eine gewisse Gütergemeinschaft, die sich aber stets auf weitere oder engere Kreise, je nach der Natur des Gegenstandes, beschränkt. Der engste Kreis ist die Familie, dann kommen die Hausgenossen und die nächsten Verwandten und endlich alle am Orte ansässigen Familien. Als strengstes Privateigentum werden die Kajaks, die Kajakkleidung und die Fanggerätschaften betrachtet. Diese Gegenstände gehören dem Fänger allein und niemand darf sie anrühren, denn durch sie erhält er sich und seine Familie und er muss natürlich immer sicher sein, sie dort finden zu können, wohin er sie gelegt. Er verleiht sie nur sehr selten. In früheren Zeiten hielten sich gute Fänger gewöhnlich 2 Kajaks, dies ist jetzt nur noch selten der Fall. Etwas, was man auch zu den Fanggerätschaften rechnen kann, sind die Schneeschuhe. Da diese jedoch erst durch die Europäer eingeführt worden sind, gilt ihnen das Eigentumsrecht nicht in so hohem Grade. Und während ein Eskimo niemals die Fanggerätschaften eines anderen anrührt, besinnt er sich nicht, die Ski anderer zu benutzen, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen. Die Flinte und die Hagelbüchse scheinen ebenfalls nicht in den Begriff strengen Privateigentums mit aufgenommen zu sein. Nach den Fanggerätschaften und den privaten Kleidungsstücken kommen andere, im Hause verwendete Gerätschaften, zum Beispiel Messer, Äxte, Sägen, Nähutensilien, Fallmesser und so weiter. Diese darf man zur Not als Privateigentum betrachten, für mehrere derselben macht sich jedoch oft eine weit begrenzte Gütergemeinschaft geltend. Anderes Hausgerät ist Gemeingut der Familie oder doch der Hausgenossen. Das Frauenboot gehört dem Hausvater, Nektor, oder seiner Familie, ebenso das Zelt, wenn eins vorhanden ist. Auch das Haus gehört der Familie. Und falls mehrere zusammenwohnen, was ursprünglich allgemeine Sitte war, so ist es gemeinsames Eigentum derselben. Einen Grundbesitz kennen die Eskimos nicht, doch scheint die Regel zu herrschen, dass sich niemand dort, wo Leute wohnen, ein Zelt aufschlagen oder eine Hütte erbauen darf, ohne deren Zustimmung einzuholen. Als Beispiel ihrer Rücksichtnahme aufeinander in dieser Beziehung kann ein Zug angeführt werden, der vor 100 Jahren von dem früher erwähnten Dalager beschrieben worden ist. Zitat: Im Sommer, wenn sie ihre Zelte und Bagage mitnehmen und sich an einem Orte niederzulassen gedenken, wo sich bereits andere Grönländer aufhalten, rudern sie sehr langsam dem Ufer zu. Haben sie es auf Schussweite erreicht, halten sie still, ohne etwas zu sagen. Schweigen die Leute am Ufer ebenfalls still, so glauben die Ankömmlinge, dass sie nicht gern gesehen werden und rudern deswegen so schnell sie können fort, um einen öden Fleck aufzusuchen. Wenn man aber am Lande, was gewöhnlich der Fall ist, ihnen Komplimente zuruft wie »Seht her, hier sind gute Zeltplätze, gutes Lager für eure Frauenböte, kommt und ruht euch von den Beschwerden des Tages aus«, so rudern sie nach kurzer Beratschlagung auf das Ufer zu, wo man bereit ist, sie zu empfangen und ihnen beim Heraufschaffen der Bagage behilflich zu sein. Wenn sie aber wieder von dannen ziehen, so helfen sie ihnen nur dabei, das Frauenboot in die See zu schaffen, die übrige Arbeit überlassen sie ihnen allein. Nur falls der Davonziehende ein besonders guter Freund ist, wird er mit denselben Ehrenbezeugungen entlassen, wie die, mit denen er empfangen wurde. Die Abschiedsworte lauten: Euer Scheiden wird bei uns eine stille Erinnerung hervorrufen. Zitat Ende. Fußnote: Dalagas Grönlands Relationer 1752, Kopenhagen, Seite 15 bis 16. Ende der Fußnote. Ein Anklang an das Eigentumsrecht scheint auch darin zu liegen, dass es dort, wo sie in lachsreichen Strömen Dämme gebaut haben, um die Fische zu sammeln, nicht gern gesehen wird, wenn Fremde kommen und ihre Dämme verändern oder Netze innerhalb derselben auswerfen, wie es die Europäer häufig in früheren Zeiten getan haben. In Klammern ebenfalls von Dalaga erwähnt. Treibholz gehört demjenigen, der es zuerst in der See treibend fand, gleich viel wo. Um sein Recht zu wahren, ist der Finder verpflichtet, es ans Land zu bugsieren und es bis an das Hochwassermerkzeichen zu wälzen. Vor diesem Eigentum hat der Eskimo einen großen Respekt. Und derjenige, welcher Treibholz anrührt, das über das Hochwasserzeichen an den Strand geschafft ist, wird als Schurke betrachtet. Gegen diese Regel haben sich nun freilich die Europäer bis in die jüngste Zeit mit oder ohne ihr Wissen versündigt. In Klammern vergleiche Dalaga Seite 23 bis 24. Als Beweis für die Ehrlichkeit des Eskimos mag angeführt werden, dass jeder, der Treibholz auf den Strand hinaufgeschafft hat, falls nicht Europäer dort gewesen sind, sicher sein kann, es jederzeit, ja selbst noch nach Jahren wiederzufinden. Zur Beleuchtung ihrer Auffassung in Betreff des durch Handel und Tausch erworbenen Eigentumsrechts will ich hier anführen, was Dalaga darüber erwähnt. Zitat: Leiht ein Mann einem anderen etwas, als da sind Böte, Pfeile, Angelschnüre oder irgendwelche andere Seegerätschaften und kommt selbiges zu Schaden, entweder dadurch, dass der Seehund oder das Tier mit dem Pfeil fortläuft oder der Fisch die Schnur zerreißt oder auch, dass der Fisch oder Seehund dem Boot einen Schaden zufügt, so geht dies alles auf Kosten des Besitzers und der Leihende hat nichts dafür zu erstatten. Entleiht jemand ohne das Wissen des Besitzers Pfeile oder Gerätschaften und kommt selbiges zu Schaden, so ist der Leihende verpflichtet, dem Besitzer einen Schadenersatz zu geben. Dies geschieht jedoch nur sehr selten. Ein Grönländer muss auch schon sehr bedürftig sein, ehe er einen anderen bittet, ihm etwas zu leihen, aus Furcht, dass selbiges zu Schaden kommen könne. Zitat Ende. Zitat: Kauft jemand von einem anderen kostbare Dinge, wie Böte oder Flinten, oder ist der Käufer nicht imstande, den Verkäufer zu kontaktieren für die geforderte Bezahlung, so wird ihm Kredit gegeben, bis er es prestieren kann. Stirbt aber der Debitor vorher, so macht der Kreditor seine Ansprüche niemals geltend. Dies ist, fügt Dalaga hinzu, ein sehr nachteiliger Artikel für die Kaufleute der Kolonie, die stets Kredit geben müssen. Ich selber habe das in diesem Jahre mehrmals empfunden, da mehrere meiner Debitoren entschlafen sind und mich dadurch in ein ziemliches Labyrinth versetzt haben. Zitat Ende. Mehr als das oben erwähnte kann ein Grönländer infolge der ursprünglich dort herrschenden Sitten wohl nicht besitzen. Fußnote: Für die nördlicher wohnenden Grönländer kommen noch Hunde und Hundeschlitten dazu. Ende der Fußnote. Selbst wenn er Sinn dafür hätte, sich Reichtümer zu sammeln, was jedoch nur sehr selten der Fall ist, würden seine Genossen Ansprüche auf sein überflüssiges Eigentum machen können. So entsteht denn in Grönland das natürliche Missverhältnis, dass die ins Land gezogenen Europäer, die von den Eingeborenen leben, sich Reichtum sammeln und im Überfluss leben können, während die Eingeborenen selber es nicht können, selbst wenn sie es wollten. Nicht einmal über seinen Fang hat der Grönländer freie Verfügung. Es gibt aus alten Zeiten herstammende Regeln, wonach derselbe verteilt wird, und nur ganz einzelne Tierarten darf er einigermaßen für sich und seine Familie behalten. Hierzu gehört der Attack, in Klammern Phoca grönlandica. Aber auch hiervon muss er jedem der Kajakmänner, die gleich nach dem Fang herbeikommen, ein Stück Speck geben. Ebenso erhält jedes Kind des Wohnortes, sobald es nach Hause gekommen ist, ein kleines Stück Speck. Für andere Seehundsarten gibt es bestimmte Regeln, nach denen das ganze gefangene Tier unter die beim Fang Anwesenden oder doch unter die verschiedenen Häuser des Wohnortes verteilt wird. Das Letztere ist besonders bei Walrossen und bei verschiedenen Walarten der Fall, wie zum Beispiel beim Delfin, von dem der Fänger nur einen verhältnismäßig kleinen Teil erhält, selbst wenn er ihn ganz allein gefangen hat. Werden größere Wale an Land gebracht, so soll es ein ganz unheimlicher Anblick sein, alle Bewohner des Ortes mit Messern bewaffnet über das Tier herstürzen zu sehen, während es noch im Wasser ist, um jeder sein Teil zu ergattern. Fußnote: Wenn mehrere zusammen auf Jagd gegangen sind, so gibt es auch da bestimmte Regeln. Schießen zwei oder mehrere Personen auf ein Rentier, so gehört es demjenigen, der es zuerst getroffen, selbst wenn er es nur ganz leicht verwundet hat. Über die bei der Seehundsjagd geltenden Regeln sagt Dalaga, Zitat: Trifft ein Grönländer mit seinen leichten Pfeilen einen Seehund oder ein anderes Seetier, so dass es nicht stirbt, sondern mit dem Pfeil davonläuft, so gehört es, falls auch ein anderer kommt und es mit seinem Pfeil trifft, doch dem ersten. Hat er aber die gewöhnliche Harpune benutzt und ist die Leine zerrissen und kommt dann ein anderer, der trifft, so hat der erste sein Recht verloren. Schießen sie dagegen gleichzeitig und treffen beide, so wird das Tier der Länge nach mit Haut und Haar geteilt. Treffen beide gleichzeitig einen Vogel, so teilen sie ihn der Quere nach. Wird ein toter Seehund mit einer Harpune im Leibe gefunden, so erhält der Besitzer, falls er bekannt und in der Nähe ansässig ist, seine Harpune wieder, der Finder aber behält den Seehund. Zitat Ende. Ganz ähnliche Regeln scheinen auch an der Ostküste zu herrschen. Ende der Fußnote. Nicht allein für die größeren Tiere gelten solche Regeln, sondern auch für einzelne Fische ist dies der Fall. Wird zum Beispiel eine Hellflunder gefangen, so ist es die Pflicht des Fängers, den anderen Kajakmännern, die auf dem Fangplatz liegen, jedem ein Stück von der Haut zu geben, die als großer Leckerbissen gilt. Außerdem teilt er, wenn er nach Hause kommt, den Hausgenossen und Nachbarn von seinem Fange mit. Aus dem hier Angeführten wird zu ersehen sein, dass die Gesetze darauf ausgehen, den Fang, soweit es möglich ist, dem ganzen Wohnort zugutekommen zu lassen, so dass die einzelnen Familien nicht ganz davon abhängig zu sein brauchen, dass ihre Fänger jeden Tag etwas fangen. Diese Gesetze haben sich auf Grundlage einer langen Erfahrung begründet und durch die Gewohnheit vieler Jahrhunderte eingebürgert. Selbst wenn ein Fänger den eben angeführten Gesetzen Genüge getan hat, so kann er doch nicht immer den ihm gesetzmäßig zukommenden Teil seines eigenen Fanges unangefochten behalten. Fängt er zum Beispiel in einer Zeit, wo Mangel und Hungersnot herrscht, da ist es seine Pflicht, entweder ein Gastmahl zu veranstalten oder den anderen Häusern, deren Bewohner möglicherweise lange kein frisches Fleisch gesehen haben, vom Fang mitzuteilen. Hat ein guter Fang stattgefunden, so werden Festmahlzeiten abgehalten und man isst, solange man kann. Wird nicht alles aufgegessen und ist doch in den anderen Häusern genug, so wird das Übrige als Wintervorrat aufbewahrt. Herrscht aber Hungersnot, so kann man sicher sein, dass alle diejenigen, die keine Vorräte mehr haben, sich bei denjenigen einfinden, die noch mit Lebensmitteln versehen sind. Und da ist es denn die Pflicht dieser zu helfen, solange sie etwas haben. Nachher hungern sie gemeinsam und zuweilen verhungern sie auch. Dass einige im Überfluss leben, während andere Not leiden, wie es in den europäischen Ländern an der Tagesordnung ist, das ist etwas ganz Unerhörtes in Grönland. Natürlich abgesehen von den dort wohnenden Europäern, die mit der ihnen eigenen Fürsorglichkeit oft im Überfluss sitzen, während die Grönländer Hunger leiden. Bei den Grönländern untereinander würde dies ganz unerlaubt sein. Die Grönländer sind überhaupt der Not anderer gegenüber die mitleidsvollsten Seelen von der Welt. Ihr erstes Gesetz ist, anderen zu helfen. Auf diesem Gesetz, wie auf dem festen Zusammenhalten, im Guten wie im Bösen, beruhen alle die kleinen grönländischen Existenzen. Ein hartes Leben hat ihn gelehrt, dass, selbst wenn er ein tüchtiger Mensch ist und sich in der Regel selbst helfen kann, doch Zeiten kommen können, wo er ohne die Hilfe seiner Mitmenschen unterliegen würde. Deswegen ist es am besten, stets hilfbereit zu sein. Zitat: Was ihr wollt, dass andere euch tun, das tut auch ihr ihnen. Zitat Ende. Diese Lehre, einer der vornehmsten und wichtigsten des Christentums, hat die Natur selber den Grönländern gelehrt, und er führt sie wirklich im Leben aus, was kaum immer von den Christen gesagt werden kann. Zu beklagen ist es, dass diese Lehre ihre Kraft auch hier in dem Maße zu verlieren scheint, in dem die grönländische Gemeinde von der Zivilisation beeinflusst wird. Doch ist der Trieb, ihren Nebenmenschen zu helfen, so mit dem Charakter dieser Naturkinder verwachsen, dass ich fest überzeugt bin, sie würden selbst einem Europäer, der einem Grönländer seinen Beistand verweigerte, ihre Hilfe nicht versagen, wenn er in Not käme. Ebenso wie diese aufopfernde Nächstenliebe ist auch die Gastfreundschaft gegen Fremde ein wichtiges Gesetz in Grönland. Der Reisende kehrt in die erste, beste Hütte ein, zu der er kommt, und bleibt dort, solange es nötig ist. Man nimmt ihn freundlich auf und bewirtet ihn nach besten Kräften, selbst wenn er ein Feind ist. Wenn er fortzieht, gibt man ihm sehr häufig noch Speisen mit. Ich habe Kajakmänner mit Hellbuttfleisch beladen von den Häusern fortziehen sehen, wo sie des Sturmes wegen hatten einkehren müssen. Es ist unmöglich, eine Bezahlung für den Aufenthalt zu entrichten. Selbst ein Europäer, der sich auf der Reise befindet, wird überall gastfrei empfangen, obwohl der Grönländer gar nicht auf den Gedanken kommen würde, dieselbe Anforderung an ihn zu stellen, wenn er auf der Reise an sein Haus kommen sollte. Die Europäer geben jedoch häufig eine Art Vergütung, indem sie Kaffee oder dergleichen bei sich haben, womit sie ihre Wirte traktieren und worauf die Grönländer großes Gewicht legen. Deswegen sind die Europäer als Gäste gerne gesehen, wenigstens solange sie traktieren können. Kapitän Holm erzählt mehrere merkwürdige Beispiele, welche beweisen, dass die Gastfreundschaft auch an der Ostküste Grönlands als Pflicht betrachtet wird. Ich erinnere an seine Erzählung von dem Mörder Maratuk, der seinen Stiefvater ermordet hatte und der ein schlechter Mensch war, mit dem niemand zu schaffen haben wollte. Trotzdem wurde er doch, wenn er zu den nächsten Angehörigen des Ermordeten kam, gastlich aufgenommen und lange unterhalten, Sobald er aber abgereist war, sprach man schlecht von ihm. Zur Gastfreiheit zwingen den Grönländer selbstverständlich auch die harten Naturverhältnisse, denn er wird häufig fern von der Heimat von einem Unwetter überfallen und gezwungen, in dem nächstgelegenen Hause Zuflucht zu suchen. Leider scheint die Gastfreiheit in den letzten Jahren an der Westküste in der Abnahme begriffen zu sein. Die Europäer geben den Ton darin an. Es soll sogar vorgekommen sein, dass sie die genossene Gastfreundschaft geradezu bezahlt haben, und dass so etwas demoralisierend wirkt, liegt klar auf der Hand. Ende von Abschnitt 19, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Januar 2025.